manchmal denkt er allein der Stadt verloren. Als weit entferntes Rauschen überall. Der Schnee ist frisch, die Alster zugefroren. Und tief am Himmel steht die Sonne kalt und weiß. Es drängen sich am Ufer um die Stände die Schlittschuhläufer und doch viel zu heiß zum Trinken. Merkt der Glühwein unsere Hände an diesem Tag mit Eva auf dem Eis. Ich wollte auch durch andere Jahreszeiten mit ihr noch zu so vielen Orten gehen. Im Jänisch Park im Frühling mit dem Weiden. Blick vom Hügel auf die Elbe sehen, an heißen Sommertagen sogar in ihr Baden, nur sekundenlang und nur den großen Zeh. Im Herbst vielleicht zu Bartelszauberladen, draußen an der Wandsbecker Chaussee. Nun, es ist daraus dann nichts geworden. Sie wollte einfach fort um jeden Preis. Fort aus dieser kühlen Stadt im Norden, fort aus dem Trott, dem ewig selben gleich. Viel Glück, ob sie nach all den Jahren noch immer an mich denkt, wer weiß. Ich erinnere mich gern an den kalten Klang, Wintertag mit Eva auf dem Eis. Ich erinnere mich gern an den kalten Klang, Wintertag mit Eva auf dem Eis.